An jenem Tag gehört die Herrschaft, die wahre Herrschaft, dem Allerbanner, und es wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein.